sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Juni wollen wir beginnen mit Hoffnungen, die höchstwahrscheinlich sich nicht bestätigen werden. Und zwar einmal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und dann mit der Elektromobilität. Dann machen wir einen internationalen Block, könnte man so sagen. Und zwar wollen wir uns mit Le Pen befassen, beziehungsweise mit dem Ausgang der Wahlen in Frankreich und danach mit dem Sechstagekrieg, dem 50. Jahrestag dieses Krieges, über abschließend uns mit G20 befassen, und zwar mit der G20-Afrika-Konferenz, die am 12. und 13. Juni in Berlin in Schöneberg stattfinden wird. In der Analyse und Kritik vom 16. Mai gibt es einen Artikel zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, und dieser heißt »Mit Risiken und Nebenwirkungen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen löst nicht die sozialen Probleme im Kapitalismus. Im Gegenteil. Dies ist unser erster Artikel zu Hoffnungen, die eher Illusionen sind, ehe wir uns dann der Elektromobilität zuwenden. Aber jetzt das Grundeinkommen, das bedingungslose, mit Risiken und Nebenwirkungen. Das bedingungslose Grundeinkommen, BGE, ist wieder verstärkt Thema in den Medien und auch in linken Zusammenhängen. WissenschaftlerInnen und Vorstandsmitglieder großer Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley oder von Siemens und SAP haben sich dafür ausgesprochen. Sie versuchen damit, für die Opfer der kapitalistischen Durchsetzung ihrer Rationalisierungstechnologien eine Perspektive aufzuzeigen, die sie nichts kostet und von gesellschaftlichen Problemen entlastet. In Finnland führt die rechte Regierung momentan ein Grundeinkommensexperiment mit 2000 ausgewählten Erwerbslosen durch. Ziele sind die Erhöhung von Anreizen, auch schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen, und die Vereinfachung des Sozialsystems. Die 560 Euro monatlich liegen weit unter der finnischen Armutsgrenze und werden mit anderen Sozialleistungen verrechnet. Der frühere Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, Thomas Straubhaar, formuliert die Ziele der neoliberalen Grundeinkommensmodelle sehr klar. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital vom 16.02. sagte er, das Grundeinkommen ersetzt den heutigen Sozialstaat im Prinzip vollständig. Gesetzliche Altersabsicherung, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung werden abgeschafft. Wer etwas haben möchte über das Grundeinkommen hinaus, muss sich selbst privat versichern. Bereits vor mehr als 10 Jahren stand dazu in einer Pressemitteilung seines Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, 20.04.2006, ebenso werden alle sozialpolitisch motivierten Regulierungen des Arbeitsmarktes gestrichen. Der Kündigungsschutz entfällt. Es gibt keinen Flächentarifvertrag mehr und keine Mindestlöhne, sondern von Betrieb zu Betrieb frei verhandelbare Löhne. Es gibt keine Sozialklauseln. Ein Niedriglohnjob wird zum willkommenen Zusatzverdienst. Linke BefürworterInnen eines BGE verbinden damit selbstverständlich ganz andere Vorstellungen und Ziele. Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung, keine Bedürfnisprüfung und Kontrollen mehr, Umverteilung von oben nach unten, Entkoppelung von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung, Ende des Arbeits- und Wachstumszwang, gar eine emanzipatorische Alternative zur entfremdeten Lohnarbeit. Dementsprechend liegt die angestrebte Höhe des BGE mindestens bei 1.000 Euro monatlich, manche fordern auch 1.500 Euro. Zugleich sollen die bisherigen sozialen Rechte und Leistungen erhalten bleiben. Nur Kindergeld, BAföG und Grundsicherungsleistungen entfallen. Es ist verständlich, dass Teile der Bevölkerung solche Vorstellungen attraktiv finden, insbesondere viele Langzeiterwerbslose, die unter dem Hartz-IV-Regime leiden, und unter prekären Einkommensverhältnissen lebende Solo-Selbstständige erhoffen sich davon eine Lösung ihrer Probleme. Manche verbinden geradezu Heilserwartungen damit. Doch ist das wirklich eine sinnvolle Orientierung? Zur Bekämpfung von Armut und Unterversorgung wären verbesserte, bedarfsabhängige Leistungen viel naheliegender und geeigneter als ein pauschales BGE für alle. bei Krankheit oder Behinderung oder in teuren Wohngegenden wären deutlich höhere Leistungen erforderlich, was allerdings durch Bedürftigkeitsprüfungen festgestellt werden müsste. Verdeckte Armut könnte weitgehend abgebaut werden, wenn auf gefährdete Bevölkerungsgruppen aktiv zugegangen würde. So schwierig das auch durchzusetzen ist, es ist allemal realistischer als die komfortablen Versionen eines BGE. Der entscheidende Unterschied eines BGE bestünde eben nicht darin, allen Menschen ein Existenz- und soziale Teilhabe ermöglichendes Einkommen zu gewährleisten, sondern zig Millionen Menschen, die bereits über hinreichende Einkommen verfügen, zusätzlich ein BGE in die Tasche zu stecken. Zugleich müsste es aber aus der anderen Tasche über exorbitant höhere Abgaben wieder herausgezogen werden, um dies finanzieren zu können. Ein gigantisches Umverteilungskarussell mit schweren Nebenwirkungen. Ein linkes BGE würde mindestens ebenso viel kosten, wie bisher Bund, Länder und alle Gemeinden insgesamt ausgeben. Es wäre unvermeidlich, dass der Großteil dieser zusätzlichen Ausgaben von der breiten Masse der abhängig Beschäftigten aufgebracht werden müsste. Die Gewinne, die die selbstständigen Einkommen einschließen und Vermögenseinkommen, reichen nicht und können im Kapitalismus auch nicht uneingeschränkt abgeschöpft werden, erst recht nicht bei internationaler Kapitalverkehrsfreiheit. Die Gesamtabgabensätze ab dem ersten verdienten Euro oder alternativ die Mehrwertsteuersätze müssten an die 80% betragen. Es wären extrem verschärfte Kontrollen aller bezahlten Arbeiten und Einkommen nötig, um unter diesen Bedingungen schwarze Geschäfte und Steuer- und Sozialbeitragshinterziehung zu bekämpfen. Die Vorstellung, statt auf Arbeit könnte die Finanzierung eines BGE darauf beruhen, dass die Maschinen oder Roboter die Steuern zahlen, ist falsch und irreführend. Alle Einkommen beruhen letztlich auf Wertschöpfung durch Erwerbsarbeit. Jede Steuer oder Abgabe mindert die Kaufkraft der netto verbleibenden Löhne einerseits, Gewinne und Vermögenseinkommen andererseits. Die primäre verteilungspolitische Aufgabe besteht darin, die Lohnquote zu halten oder wieder zu steigern und damit auch die daraus gespeiste Finanzierung des Sozialstaates zu sichern. Wenn das nicht gelänge, wäre es erst recht illusorisch, dies durch extrem erhöhte Gewinnsteuern zu kompensieren. Die Legenden vom Ende der Arbeit werden sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten genauso wenig bewahrheiten wie in den vergangenen. Gesamtwirtschaftlich sind die Produktivitätszuwächse sogar geringer geworden und nicht etwa gestiegen. Auch die weitere Digitalisierung wird das nur graduell ändern. Weltweit und auch in Deutschland steigen die Zahl und der Bevölkerungsanteil der Erwerbstätigen. Wo die Erwerbslosigkeit, wie etwa in Südeuropa, stark gestiegen ist, war dies Folge von ökonomischen Krisenprozessen und nicht etwa von Produktivitätssprüngen. Prekarisierung ist keine Folge der Technik, sondern neoliberaler Deregulierung und ungünstiger Kräfteverhältnisse. BGE wäre eine Geldleistung. Wer Geld ausgibt, um etwas zu kaufen, setzt damit Erwerbsarbeit in Bewegung. Er oder sie veranlasst, dass andere gegen Entgelte eine Arbeit machen, nicht weil sie ihnen Spaß macht oder weil sie sie besonders sinnvoll finden, sondern weil sie das Bedürfnis derjenigen befriedigt, die bezahlen. Je mehr Einzelne sich an der Erwerbsarbeit nicht beteiligen bzw. von ihr ausgegrenzt werden, desto mehr Erwerbsarbeit müssen die anderen leisten, um einen bestimmten Umfang an Gütern und Dienstleistungen zu produzieren. Die Verkaufserlöse der Waren sind zugleich die Quelle der primären Einkommen, die auf die soziale Klasse verteilt und vom Staat umverteilt werden. BGE beruht auf verallgemeinerter Erwerbsarbeit und ist keineswegs eine emanzipatorische Alternative dazu. Die emanzipatorische Alternative liegt in der humanen Gestaltung, Demokratisierung, Verkürzung und gerechten Verteilung aller gesellschaftlich notwendigen Erwerbsarbeit, wie der unbezahlten Arbeit, auf alle arbeitsfähigen Mitglieder der Gesellschaft. Das zentrale Interesse der Beschäftigten wie der Erwerbslosen ist eine Arbeit, die ihren Fähigkeiten und Neigungen möglichst gerecht wird, die mit sozialer Einbindung, Anerkennung und Selbstbestätigung verbunden ist und die ein Einkommen einbringt, das höher als ein noch so komfortables BGE liegt. Das zentrale Problem dabei ist weiterhin die Massenerwerbslosigkeit, die Menschen ausgrenzt und enormen Druck ausübt. Nur durch kollektive und gesellschaftliche Regelungen und starke Gewerkschaften können akzeptable Arbeitsbedingungen und Einkommen für alle durchgesetzt werden. Die Menschen wären mit einem BGE nicht etwa weniger, sondern noch mehr als heute bereit, für einen minimalen Lohn zu arbeiten. So wie schon heute viele in einem Minijob für Niedriglohn hinzuverdienen, obwohl ihr Einkommen im Haushaltszusammenhang oder zum Beispiel durch BAföG plus Elternunterhalt zum Leben reichen würde, jedenfalls auf dem niedrigen Niveau, das ein BGE abdecken könnte. Selbst nur ein paar hundert Euro mehr im Monat zusätzlich wären lohnend und besser als nichts. Mit einem BGE könnte an den Lohn nicht mehr der Anspruch gerichtet werden, mindestens eine existenzsichernde Höhe zu haben. BGE wäre faktisch der universelle Kombilohn als Lohnsubvention für das Kapital. Viele prekär Selbstständige bieten schon heute notgedrungen, weil sie sonst keine Aufträge bekommen, ihre Leistungen zu Dumpingbedingungen an. Der Spielraum dafür wäre mit einem BGE noch viel größer. Der zerstörerische Konkurrenzdruck auf Betriebe, die zu tariflichen Bedingungen beschäftigen, würde massiv verschärft. Es ist zu befürchten, dass die Schere zwischen hohen Löhnen für besonders qualifizierte und gefragte Beschäftigte und niedrigen Löhnen für Tätigkeiten, die nur geringe oder überreichlich angebotene Qualifikationen erfordern, noch stärker auseinanderginge. Profitansprüche kapitalistischer Unternehmen und AnlegerInnen würden dagegen durch ein BGE nicht gemindert. Es gibt große, ungedeckte gesellschaftliche Bedarfe in Bildung, sozialen Dienstleistungen, Investitionen in den ökologischen Umbau oder bezahlbare Wohnungen. Ein linkes Zukunftsprogramm würde die Lebensbedingungen, insbesondere der ärmeren Teile der Bevölkerung, verbessern und zugleich viele Hunderttausende sinnvolle Arbeitsplätze bringen. Der Finanzbedarf dafür beträgt inklusive stark verbesserter sozialer Mindestsicherung etwa ein Zehntel dessen, was für ein linkes BGE erforderlich wäre. Soziale Alternativen müssen gegen eine herrschende Politik durchgesetzt werden, die von kapitalistischen Interessen und neoliberalen Kräften geprägt ist. Statt auf realistische Forderungen und die Beteiligung an realen gesellschaftlichen Kämpfen orientieren die BGE-AnhängerInnen auf eine vermeintliche Patentlösung, die nicht kommen wird. Die für manche Linke attraktiven Konzepte eines BGE beruhen auf einer Logik des »Wünsch dir was«. Sie werfen nicht nur enorme ökonomische Schwierigkeiten und Widersprüche auf, es gibt auch keine machtvollen gesellschaftlichen Interessen und Kräfte dafür. Neoliberal geprägte Modelle eines BGE sind die einzigen, die eine Aussicht auf Realisierung haben. Die linke Perspektive ist nicht BGE, sondern die Überwindung des Kapitalismus durch demokratisch-sozialistische Verhältnisse. Von dem bedingungslosen Grundeinkommen und einem Artikel aus der Analyse und Kritik kommen wir nun zu einem Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und dieser befasst sich mit der E-Mobilität und heißt die falschen Verheißungen der E-Mobilität. Wir haben hierbei allerdings den Anfang des Artikels weggelassen, wo es vor allem um Braunkohle und die verpassten Chancen der Automobilindustrie geht und befassen uns direkt oder haben uns direkt den Teil vorgenommen, wo es um die Versprechen der E-Mobilität geht und was mit denen auf sich hat. Im Sommer letzten Jahres wurde eine Kaufprämie für Elektroautos in Höhe von bis zu 4.000 Euro eingeführt. Ist dies ein Ansatz, der massiven Umweltverschmutzung wie dem drohenden Verkehrsinfarkt entgegenzusteuern und eine umfassende Verkehrswende einzuläuten? Das Gegenteil ist der Fall. Die E-Mobilität könnte den Fortbestand des Individualverkehrs mit dem Automobil für die Zukunft sichern, weil sich das Nutzerverhalten nicht grundlegend ändern muss. Gewiss werden über die technologische Erneuerung der Antriebstechnik vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor die Emissionen zwar gemindert und damit die Luftverschmutzung in den Städten sowie die allgemeine Lärmbelastung. Alle bisherigen staatlichen Maßnahmen, etwa die Einrichtung der nationalen Plattform Elektromobilität im Jahr 2010, diverse Forschungsförderungsprogramme, die Einrichtung von drei Modellregionen oder die Kaufprämie für E-Autos zielen genau in diese Richtung. Doch zugleich steigen mit der vermehrten Produktion von Elektroautos der Ressourcenbedarf und damit auch die Belastung für die Umwelt mit verheerenden Konsequenzen, vor allem für den globalen Süden. Bereits jetzt ist der Ressourcenbedarf für die Herstellung der mehr als 50 Millionen in Deutschland zugelassenen Pkw enorm. Durch einen Umstieg auf Elektroautos mit ihren relativ schweren Batterien würde er bei gleichbleibender Nachfrage sogar noch weiter steigen. Damit aber wird der schmutzige Teil der Produktionskette in den globalen Süden verlagert. Denn hier befinden sich für die Herstellung der E-Motoren wichtige Metalle, etwa Lithium oder die sogenannten seltenen Erden. Mehr als die Hälfte der globalen Lithiumvorkommen befinden sich in den Salzseen im Dreiländereck Chile, Argentinien und Bolivien. Chile ist der weltweit größte Lithiumproduzent. Bei den seltenen Erden verfügt dagegen China über einen Marktanteil von ca. 95%. Beide Rohstoffe sind aber nicht nur in der Batterietechnik noch unersetzbar, sie sind auch für die Produktion von Windkraftanlagen wichtig und für moderne Waffensysteme von strategischer Bedeutung. Förderprogramme zum massiven Ausbau der E-Mobilität werden daher nicht nur für eine steigende Nachfrage nach diesen Metallen sorgen, sondern auch die Konkurrenz um Zugang und Verfügbarkeit erhöhen. Die Förderung beider Metalle ist mit enormen Umweltbelastungen verbunden. Waren diese 2002 ein wesentlicher Grund für die Schließung der größten US-amerikanischen Mine zum Abbau seltener Erden, Mountain Pass, konnte China aufgrund seiner niedrigen Sozial- und Umweltstandards die Förderung dieser Metalle stark ausweiten und hat sich inzwischen eine Monopolstellung erarbeitet. Aus dieser Position der Stärke heraus drosselte die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren die Exporte seltener Erden und hob gleichzeitig die Preise dafür an. Dies führte immer wieder zu Handelsstreitigkeiten mit den USA und der EU. Durch die Drosselung der Exporte versucht die chinesische Regierung, die industrielle Weiterverarbeitung der seltenen Erden zu fördern und damit weitere Teile der Wertschöpfungskette an China zu binden. Zugleich plant China, ab 2018 Quoten für die E-Mobile einzuführen und damit die Luftqualität in den chinesischen Metropolen zu verbessern. Zum Leidwesen der deutschen Automobilhersteller, die in der Entwicklung von E-Autos bisher deutlich im Hintertreffen sind. Der mit der Extraktion seltener Erden verbundene Ausstoß von Giftstoffen wird sich durch die Eindämmung der Exporte indes nicht automatisch verringern. Dass die chinesische Regierung hier einen umweltfreundlicheren Kurs einschlägt, ist bislang nicht abzusehen. Auch die Förderung des zweiten, für die Herstellung von E-Motoren zentralen Metalls, Lithium, hat sozial und ökologisch problematische Folgen für die Länder des globalen Südens. Während Chile bisher das größte Förderland ist, will Bolivien mit ambitionierten Plänen nachziehen. Ausgerechnet in der Region Potosi soll zukünftig im großen Stil Lithium abgebaut werden, unweit der ehemals größten Silbermine Lateinamerikas, einem Symbol der kolonialen Ausbeutung des Subkontinents. Die Regierung von Präsident Evo Morales verkauft diese Pläne als ein Projekt der Dekolonialisierung, denn die industrielle Weiterverarbeitung des Lithiums soll in Bolivien stattfinden. Allerdings ist bisher völlig offen, ob diese Strategie erfolgreich sein wird. Fest steht dagegen, dass eine deutliche Ausweitung des Lithiumsabbaus zahlreiche Konflikte hervorrufen würde. Wie verhält es sich mit den Beteiligungsrechten der lokalen, indigenen Bevölkerung? Wie werden die zu erwartenden Gewinne verteilt? Und wie werden die Umwelt- und Sozialstandards definiert? Und wie wird ihre Einhaltung überwacht? Gewiss ist schon heute, dass die Wasserknappheit in der betroffenen Region weiter verschärft werden würde. Insofern ist die Lithiumstrategie der bolivianischen Regierung höchst ambivalent. Einerseits zieht sie darauf ab, dass sich Bolivien von seinem Status als reiner Rohstofflieferant emanzipiert, gleichzeitig ist sie aber an ein umkämpftes, extraktivistisches Entwicklungsmodell gekoppelt, das in erster Linie auf den Export der im eigenen Land veredelten heimischen Rohstoffe setzt. Mit der Förderung von E-Mobilität in Deutschland würden diese Konflikte noch verschärft. Anders formuliert, die deutsche Politik und die Automobilindustrie stampfen ihren schmutzigen Fußabdruck in den globalen Süden. Während mit der Förderung der E-Mobilität der Lebensstil hierzulande sauberer und erneuerbar gemacht werden soll, werden die sozialökologischen Folgen des dafür notwendigen Rohstoffabbaus dem globalen Süden aufgebürdet. Die dominante Strategie zur Erneuerung der Automobilität greift folglich in zweifacher Hinsicht zu kurz. Erstens ist ihr ökologischer Nutzen auch hierzulande fraglich. So ist sie nicht dazu geeignet, bestehende Verkehrsprobleme, versiegelte Flächen und verstopfte Straßen zu vermeiden. Zwar können mit ihr die verkehrsbedingte Luftverschmutzung oder Kohlendioxidemissionen verringert werden. Das gelingt aber nur, wenn die benötigte Elektrizität komplett durch erneuerbare Energien und nicht etwa durch Kohlekraftwerke gewonnen wird. Aber auch dann werden zweitens die sozial-ökologischen Folgeschäden der Produktion von Elektroautos nicht gelöst, indem der nicht nachhaltige Ressourcenverbrauch, vor allem aber seine negativen ökologischen Folgen, vor allem die Länder des globalen Südens belasten, droht das vermeintlich nachhaltige Verkehrssystem auf Elektrobasis zu einem zentralen Stützpfeiler einer Externalisierungsgesellschaft zu werden, in der die einen weiterhin auf Kosten der anderen leben. Aus all dem wird klar, es bedarf nicht primär einer technologischen Erneuerung des bestehenden autodominierten Individualverkehrs, sondern einer umfassenden Mobilitätswende. Deren Ziel muss sein, den öffentlichen und schienengebundenen Verkehr zu stärken, die Fahrradinfrastruktur auszubauen und das Verkehrsaufkommen radikal zu verringern, und zwar auf den Straßen und in der Luft. Die fossilen Antriebsaggregate müssen zum Auslaufmodell werden und nur der unbedingt nötige Bedarf an individuellen Automobilen sollte auf eine elektrische Basis gestellt werden. Nur auf diese Weise könnten die gegenwärtigen Ansätze einer Verkehrswende zu einer umfassenden Mobilitätswende weiterentwickelt werden. Immerhin bauen einige Städte bereits ihre Fahrradinfrastruktur aus und in anderen werden, wenn auch meist notgedrungen, tageweise nur Fahrzeuge mit geraden oder ungeraden Kennzeichen zugelassen oder Dieselfahrzeuge ganz aus den Ballungsräumen großer Städte verbannt. Zugleich finden Kampagnen für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr immer mehr Unterstützung. Diese wollen nicht nur Autofahrer zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen, sondern sie fordern auch die gesellschaftliche Teilhabe armer Bevölkerungsschichten. Schließlich werden Carsharing-Modelle und Projekte zur Digitalisierung des Verkehrs mit selbstfahrenden Autos ausgeweitet. Damit werden verschiedene Verkehrsmittel besser vernetzt und besonders im städtischen Raum intermodale Mobilitätsangebote ermöglicht. Infolgedessen verliert das Auto auch als Privatbesitz und Statussymbol an Bedeutung. All das bleibt jedoch nur ein Anfang. Viele dieser soziotechnischen Entwicklungen weisen zwar in Ansätzen auf eine Verkehrswende hin, aber dennoch hat die letztlich erforderliche Abkehr von fossiler Mobilität bislang nicht stattgefunden. Somit bleibt auch die avisierte Minderung der CO2-Emissionen aus. Das Ziel, die deutschen Emissionen bis 2020 um 40% gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren, wird wohl verfehlt werden. Im Ergebnis muss also ein über 100 Jahre gewachsenes, vorwiegend auf Automobile zugeschnittenes Verkehrssystem grundlegend verändert werden. Dafür aber sind nicht nur die technischen, sondern auch die mentalen Infrastrukturen erst noch zu schaffen. Letztlich brauchen wir eher eine Revolution als eine Wende. Wir müssen das Automobil als zentrales Symbol für Fortschritt und sozialen Status, wie auch für individuelle Freiheit, entthronen. Auf der Straße, aber auch in unseren Köpfen. Nun kommen wir zu unserem in Anführungszeichen internationalen Block und wollen den beginnen mit Frankreich und mit den Wahlen dort und weshalb Macron gewonnen hat. Und dieser Artikel stammt aus der Konkret vom Juni. Vor der Revanche. Emmanuel Macron hat die französischen Präsidentschaftswahlen gewonnen. Aber warum? It's the economy, stupid. In diese inzwischen legendären Worte packte Bill Clinton im Jahr 1992 die nüchterne Erklärung für seinen Wahlsieg. Die wirtschaftliche Lage und deren Verkennung durch seinen Gegenkandidaten George Bush. Es liegt an der Ökonomie, Blödmann. So oder ähnlich könnte die Erklärung dafür lauten, dass sie Präsidentschaftskandidatin des neofaschistischen Front National in Frankreich, Marine Le Pen, mit knappen 34% erheblich schlechter Abschnitt als vielfach befürchtet wurde. Das lag auch daran, dass die rechtsextreme Präsidentschaftsbewerberin, deren Partei stets nach Professionalisierung und Intellektualisierung gerufen hatte, bei der Fernsehdebatte mit Emmanuel Macron Anfang Mai insbesondere in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen eine fast schon erstaunliche Inkompetenz gezeigt hatte. Kurz vor der entscheidenden Wahl hieß es aus dem Führungszirkel des Front National, wenn es gut laufe, dann werde man am Ende nur bei 35% landen. Ein Prozentpunkt weniger ist es letztlich geworden. Die Selbststilisierung als Partei, die die Staatsmacht übernehmen könnte, ist nun angeknackst. Auch internationale Unterstützung konnte keine Abhilfe schaffen. Dschihadisten hatten versucht, Le Pens Wahlchancen zu befördern. Am Freitag vor der Stichwahl wurde bekannt, eine Attacke auf eine Militärbasis in der Nähe von Evreux sei verhindert worden. Der islamistische Staat behauptete, er habe hinter dem als radikalisierter Ex-Soldat beschriebenen Verdächtigen gestanden. Donald Trump hatte kurz vor dem ersten Wahlgang per Twitter zu erkennen gegeben, infolge der ebenfalls von IS beanspruchten Schießerei vom 20. April auf den Champs-Élysées erwarte er einen Auftrieb für Le Pen, was er offensichtlich für vernünftig hielt. Wladimir Putin steht ohnehin hinter Le Pen. Am 4. Mai bekundete auch der israelische Abgeordnete und Likud-Extremist Oren Hazan seine Unterstützung für Le Pen. Unterstützung aus Israel nimmt der Front National als Persilschein gegen den Nazi-Verdacht besonders dankbar entgegen. Dies hielt schon Vater Le Pen so, dessen Antisemitismus kein Geheimnis war, während Tochter Marine es für historisch kontraproduktiv hält, solche Ideologien der Vergangenheit offen zu propagieren, wodurch die Einwanderungsbeschränkung das brennende Thema der Zeit sei. Immer wieder bricht allerdings ein anderes Gesicht des Front National durch. Im April musste die Partei etwa ihren Interimsvorsitzenden Jean-François Jarquard absetzen, weil ein Journalist der katholischen Zeitung La Croix ein Zitat Jarquards aus dem Jahr 2000 präsentierte, in dem dieser behauptet hatte, Massenvergasung in nationalsozialistischen Lagern hätte es nicht geben können, weil die Belüftungstechnik dies nicht zugelassen hätte. Neben all dem hat Le Pens Niederlage einen ökonomischen Grund. Innerhalb des Front National gibt es zwei Linien. Der eine setzt auf ein Profil als Rechtspartei, die gegen die Linke und gegen Einwanderung kämpft, aber auch für Unternehmensinteressen und Wirtschaftsliberalismus. Für sie steht unter anderem die Abgeordnete Marion Marshall Le Pen. Die andere Fraktion baut auf soziale Demagogie, setzt als zentrales Strategieelement auf den Euro-Austritt als Instrument zur Rückgewinnung wirtschaftspolitischer Souveränität und proklamiert eine Äquidistanz zu den etablierten Links- und Rechtsparteien. Diese Linie ist mit dem Namen des Vizevorsitzenden Florian Philippon verknüpft und hat sich in den vergangenen Monaten durchgesetzt. Vor allem die Forderung nach einem Euro-Austritt brachte dem Front National bei den herrschenden Klassen in Verruf. In ihr liegt eines der Motive, warum Teile des französischen Kapitals nach wie vor Bedenken dagegen geltend machen, dass der Front National in die Nähe der sogenannten Regierungsverantwortung rücken könnte. Der aktuelle Chef des stärksten Arbeitgeberverbandes MEDEF, Pierre Gattaz, setzte allerdings der Praxis seiner Vorgängerin Laurence Parisot ein Ende. Unter ihr kam es nicht in Frage, dass die Unternehmensverbände mit dem Front National redeten. Gattaz hingegen entschied, neben anderen Präsidentschaftsanwärtern auch Marine Le Pen offiziell beim MEDEF anzuhören. Dieser Termin fand Ende März tatsächlich statt. Neben der Anhörung der bürgerlichen Kandidaten Emmanuel Macron und François Fillon durch den MEDEF. Zwar fand das Gespräch mit Marine Le Pen in eher angespannter Atmosphäre statt, weil viele der anwesenden Kapitalvertreter ihr entweder mangelnde wirtschaftspolitische Kompetenz attestierten oder ihre Pläne zum Euro-Austritt als unverantwortlich betrachteten. Trotz alledem hat Marine Le Pen am 7. Mai mit 11 Millionen Stimmen ein neues historisches Rekordergebnis für die rechtsextreme Partei erreicht. Daran ändert auch nichts, dass die bereits 2014 geführte Debatte um eine Umbenennung, die dem Bedürfnis nach Entdiabolisierung Rechnung tragen soll, nun wieder aufgewärmt und zu innerparteilichen Streit führen wird. Emmanuel Macron seinerseits hat zwar mit 64% der Stimmen klar gesiegt, doch dies hat er vor allem der Tatsache zu verdanken, dass er Marine Le Pen als Gegenüber hatte. Nimmt man die Stimmberechtigten insgesamt, dann haben 43% von ihnen Macron, 25% gar nicht, 23% Le Pen und 9% ungültig gestimmt. Innerhalb der Wählerschaft Macrons wiederum geben 43% an, ihn gewählt zu haben, um Le Pens Sieg zu verhindern. 33% nennen als Wahlmotiv die politische Erneuerung, also die Vorstellung, neue Gesichter in der Politik und einen jungen Präsidenten zu haben. Nur 16% nennt Macrons Programm, das im Übrigen weitgehend vage ist. Noch deutlicher für ihn ist, dass 61% nicht wünschen, dass Macron eine mit seinen Ideen übereinstimmende Mehrheit der Nationalversammlung erhält, die am 11. und 18. Juni gewählt wird. Dies könnte die Stunde einer Revanche des Front National sein, vor allem dann, wenn er es schafft, in einem möglicherweise von wechselnden Mehrheiten geprägten Parlament mit Teilen der Konservativen zu kooperieren oder diese zu sich hinüberzuziehen. Und da gibt es allerdings Hindernisse. Zu ihnen zählt eine konträre wirtschaftspolitische Orientierung. Die französischen Konservativen setzen offen auf brutalen Wirtschaftsliberalismus, seitdem ihr Präsidentschaftskandidat 2017 sich explizit auf Margaret Thatcher als Modell bezog, aber auch subjektive Faktoren. 3 Tage vor der Präsidentschaftsstichwahl kolportierte ein Journalist der italienischen Zeitung Corriere della Sera Marine Le Pen danach gefragt, warum Fillon zur Wahl Macrons in der Stichwahl aufrufe, habe den konservativen Ex-Kandidaten wörtlich als ein Stück Scheiße bezeichnet. Sowas kommt bei Bürgerlichen nicht sonderlich gut an. In der aktuellen Ausgabe der Analyse und Kritik gibt es das Thema der Preis der Besatzung. Hier geht es um 50 Jahre Sechstagekrieg und hieraus wollen wir euch einen Artikel vorstellen und dieser heißt Israels demokratischer Minimalkonsens wird zunehmend ausgehöhlt. Am 1. Juni 2002, anlässlich des 35. Jahrestages der israelischen Besatzung Restpalästinas, wurde im Hamburger Völkerkundemuseum eine Ausstellung zum Thema Palästina, Israel 2002, das Ende der Zukunft, mit einem Symposium eröffnet, an dem unter anderem die Historiker Moshe Zuckermann und Omar Kamil sowie die Haaretz-Korrespondentin Amira Haas teilnahmen. Die ReferentInnen kritisierten die militärische Niederschlagung der zweiten Intifada durch Israel, wiesen auf das drohende Aus für eine Zwei-Staaten-Lösung infolge des Scheiterns des Oslo-Prozesses hin und diskutierten die Komplexitäten der deutschen Wahrnehmung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Weitere 15 Jahre später ist nicht nur die Zukunft einer Zwei-Staaten-Lösung längst Vergangenheit. Vermutlich könnte auch eine Veranstaltung wie die erwähnte Ausstellung von 2002 in Deutschland heute nicht mehr stattfinden. Eine für Juni 2017 in Frankfurt geplante Tagung zum 50. Jahrestag der Besatzung oder eine für Mai angekündigte ähnliche Tagung in der Evangelischen Akademie Tutzing wurden beide unter dem Vorwand mangelnder Ausgewogenheit vorzeitig abgesagt. Zu den ausgeladenen ReferentInnen gehörten Personen aus dem akademischen und aktivistischen Milieus, die seit Jahrzehnten zum Stammpersonal der gelegentlich etwas abfällig sogenannten israelisch-palästinensischen Dialogindustrie gehören und in Deutschland lange gut gelitten waren. In einem offenen Brief beklagen diese die Absage der Tutzinger Tagung als Ausdruck eines Übergreifens der autoritären Tendenzen in der israelischen Politik und der damit einhergehenden Delegitimierung von GegnerInnen der Besatzung auch auf die deutsche Debattenkultur. Derzeit mehren sich Berichte in israelischen Medien, wonach BesucherInnen und Reisegruppen von israelischen Behörden an der Einreise gehindert wurden, weil ihre politischen Ansichten nicht genehm oder weil im Rahmen der Reise auch Besuche im Westjordanland vorgesehen seien. Linke israelische NGOs und Menschenrechtsorganisationen wie Breaking the Silence oder B'Tselem, die jüngst im Zusammenhang mit dem Besuch von Außenminister Gabriel in Jerusalem in den Schlagzeilen waren, sehen ihre Arbeit seit einigen Jahren massiven Behinderungen durch die israelische Politik ausgesetzt und werden in der Öffentlichkeit zunehmend als Verräter gebrandmarkt. Damit machen diese jüdisch-israelisch geprägten Organisationen Erfahrungen, die für entsprechende palästinensische Organisationen seit langem zum Alltag gehören. Die Regierung Netanyahu hat es fertiggebracht, den für die jüdisch-israelische Bevölkerung in Israel-Palästina geltenden demokratischen Minimalkonsens so weit auszuhöhlen, dass der Weg zu einer aktiven Verfolgung von GegnerInnen der fortschreitenden Kolonisierung der besetzten Gebiete nicht mehr weit ist. Es ist bedrückend zu sehen, wie zutreffend die seit Jahrzehnten wiederholten Warnungen vor der korrumpierenden Wirkung der Besatzung waren. Dass diese nicht erst 1967 begann, sondern bereits im Jahr 1948 mit der Gründung des Staates Israel und der damit einhergehenden Vertreibung, Flucht sowie der verhinderten Rückkehr von 800.000 PalästinenserInnen in ihre Heimat, verweist auf die im Zionismus angelegten strukturellen Gründe für die scheinbar ausweglose aktuelle Situation. Ein politischer Kompromiss zwischen Israelis und PalästinenserInnen auf Basis der Zwei-Staaten-Lösung wäre der Versuch gewesen, unter Anerkennung der historischen Tatsachen und mit dem Ziel der Vermeidung weiteren Unrechts eine für alle Seiten tragbare relative Gerechtigkeit zu etablieren. Dieser Versuch muss leider als gescheitert gelten. Nach offiziellen israelischen Statistiken beträgt die israelische Bevölkerung derzeit 8,7 Millionen Menschen. Davon sind 75% jüdische Israelis, 21% arabische PalästinenserInnen und 4% andere, zumeist nicht arabische Angehörige christlicher Konfessionen. Bei dieser Zählung wurden alle jüdischen Israelis einbezogen, also auch die ca. 420.000 israelischen SiedlerInnen im Westjordanland, die offiziell gar nicht im israelischen Staatsgebiet leben. Die dort ebenfalls wohnhafte palästinensische Bevölkerung taucht in dieser Statistik aber nicht auf. Ihre Verwaltung obliegt offiziell der palästinensischen Autonomiebehörde. Ohne dieses Outsourcing unerwünschter Bevölkerungsgruppen sehe die Demografie aus zionistischer Perspektive deutlich weniger vorteilhaft aus. Palästinensische und israelische Statistiken beziffern die palästinensische Bevölkerung Israel-Palästinas übereinstimmend auf derzeit ca. 6,2 Millionen Menschen. Darunter sind 1,7 Millionen israelische StaatsbürgerInnen. Damit leben im historischen Mandatsgebiet Palästina heute zwei annähernd gleich große national definierte Gruppen, von denen aber nur eine Zugang zur Macht und vollen Bürgerrechten genießt. Bei Fortdauer des Status quo oder gar einer von Netanyahus Koalitionspartnern und Bildungsminister Naftali Bennett, jüdisches Heim, geforderten Annektierung des Westjordanlandes ist der Weg Israels in eine ethnisch segregierte Zweiklassengesellschaft unvermeidbar. Doch wer heute auf diese simple Tatsachen hinweist, kann sich auf wütende Reaktionen und gegebenenfalls Sanktionen einstellen. Die Tageszeitung Haaretz etwa bildet in ihrer Berichterstattung einen Meinungspluralismus ab, der das gesamte politische Spektrum Israels widerspiegeln soll. Auch wenn in den Editorials stets eine linksliberal-zionistische Linie vertreten wird und die israelische Besatzungspolitik eingehend und kritisch porträtiert wird. In den vergangenen Jahrzehnten konnte sich die Zeitung darauf verlassen, von Menschen aus unterschiedlichen politischen Milieus, sogar von PalästinenserInnen in den besetzten Gebieten, als journalistische Autorität anerkannt zu werden. Doch in der aufgeheizten gegenwärtigen Stimmung nimmt die gesellschaftliche und politische Fragmentierung zu. und die Bereitschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, ab. In dem Kündigungsbrief zweier sich als national-religiös bezeichnender langjähriger Haaretz-AbonnentInnen in der hebräischen Ausgabe der Zeitung vom 17.04.2017 kommt diese Entwicklung exemplarisch zum Ausdruck. Die Reportagen Gideon Levis hinsichtlich der Aktivitäten der israelischen Armee, insbesondere in Kriegszeiten, sind scheinheilig und zielen einzig und allein darauf, den gerechtfertigten und notwendigen moralischen Standpunkt der Armee zur Verteidigung der BewohnerInnen des Staates Israel zu schwächen. Die einseitigen Artikel des Korrespondenten für Bildungsfragen, Okashti, der sämtliche Maßnahmen des Bildungsministeriums zur Stärkung der jüdischen Identität als gemeinsamer Basis der Erziehung aller israelischen Kinder ablehnt, zeigen uns, dass ein ganzes Streben der Zerstörung des israelischen Staates als jüdischer und demokratischer Staat gilt. Doch erst ein Artikel von Yossi Klein in der hebräischen Ausgabe der Haaretz vom 13.04.2017 habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn dieser habe zum Boykott einer israelischen Firma aufgerufen, die große Summen an israelische Siedlungen im Westjordanland spende. Zudem habe er die national-religiöse israelische Rechte als gefährlicher für das Überleben Israels bezeichnet als selbst die Hisbollah. Eine Aussage, die umgehend auch von führenden israelischen PolitikerInnen aufgegriffen wurde, um die Haaretz als feindlich gegenüber allem Jüdischen zu diffamieren und vor Blutvergießen zu warnen, sollte sie ihren Ton nicht umgehend mäßigen. Die Zukunft Israel-Palästinas bleibt dennoch offen. Das ethnokratische israelische Herrschaftssystem ist nur mit viel Geld und Gewalt aufrechtzuerhalten und auf Dauer nicht durchsetzbar. Zumal, wenn in ein paar Jahren jüdische Israelis eine numerische Minderheit in Israel-Palästina sein werden. Weil die mit der Zwei-Staaten-Lösung anvisierte Aufteilung des historischen Mandatsgebietes Palästina in zwei ethnisch definierte Nationalstaaten infolge der räumlichen Verflochtenheit der jüdisch-israelischen und palästinensischen Bevölkerungen unrealistisch geworden ist, bleiben theoretisch zwei Optionen übrig. Einige Israelis haben sich eine alte Forderung linker PLO-Fraktion aus den 1970er Jahren zu eigen gemacht und sehen die Lösung in einem binationalen Einheitsstaat vom Mittelmeer bis zum Jordan, der allen BürgerInnen ungeachtet ethnischer oder religiöser Kriterien gleiche Rechte gewährt. Angesichts der Stärke beider Nationalismen sowie aufgrund der langen und bitteren Konfrontation und des Hasses auf beiden Seiten dürfte diese Option allerdings keine Chance auf Umsetzung haben. Eher schon wäre ein als Konkordanzdemokratie bezeichnetes Regierungssystem vorstellbar, in dem jüdische Israelis und PalästinenserInnen ähnlich wie im Libanon entlang eines festgelegten Proporzes Funktionen in einem gemeinsamen Staatswesen ausfüllen, gleichzeitig aber kommunale Angelegenheiten, Fragen der Bildung und des religiösen Lebens unter anderem weitgehend autonom gestalten. Wie alle anderen vorstellbaren Lösungen ist auch diese Variante nur unter der Voraussetzung einer relativen Verteilungsgerechtigkeit zwischen Israelis und PalästinenserInnen erfolgsversprechend. An einer Umverteilung von Land, Ressourcen und politischer Macht zugunsten der PalästinenserInnen inklusive Reparationen für die Flüchtlinge von 1948 führt kein Weg vorbei, wenn das Land nicht in einen endlosen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt gefangen bleiben soll. Vielleicht sind wir zum 75. Jahrestag des Krieges von 1967 so weit, über derartige Fragen ernsthaft diskutieren zu können. Dieser demokratische Minimalkonsens ist offensichtlich nicht nur in Israel gefährdet, sondern wenn es um das Thema Antisemitismus oder Israel geht, scheinen auch in Europa immer wieder die mehr auf dem Blank zu liegen. Dieses zeigt sich zum Beispiel daran, dass es zurzeit einen Streit darum gibt, ob ein Film eben zu Antisemitismus oder über Antisemitismus bei Arte nicht gezeigt wird. In unserem letzten Artikel befassen wir uns mit dem G20, allerdings nicht mit dem G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg, sondern mit einer vorgelagerten Konferenz, und zwar mit der G20-Afrika-Konferenz, die am 12. und 13. Juni in Berlin stattfinden wird. Und hiergegen gibt es Aktionstage, die begonnen haben am 2. Juni und eine Dekonstruktion dessen, was auf diesem G20-Afrika-Gipfel besprochen werden soll, nämlich der Marshallplan für Afrika, wie euphemistisch die BRD-Regierung den Plan, afrikanische Staaten besser ausbeuten zu können und besseren Zugang für deutsche Unternehmen insbesondere zu schaffen, findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Und hier kommen wir nun zu dem Artikel vom 3. Juni aus der Jungen Welt über Proteste gegen die G20-Afrika-Konferenz in Berlin und eine Aktionswoche. Und dieser G20-Afrika-Gipfel wird am, wie gesagt, 12. und 13. Juni in Berlin stattfinden. Und jetzt zu dem Artikel aus der Jungen Welt. Zeichen der Dissidenz setzen. Mobilisierung gegen den G20-Gipfel. Aktionstage in Berlin bis zum 13. Juni. In ganz Deutschland und im europäischen Ausland kommt die Mobilisierung für die Proteste gegen den am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfindenden G20-Gipfel auf Touren. Überall, wo die linke Szene stark ist, wo etwa Gruppen der Antifa, der Linksjugend oder einer Gewerkschaft aktiv sind, laufen die Planungen für die Anreise in die Hansestadt, die Unterbringung dort und die Teilnahme an den Protestaktionen. Am umfangreichsten ist die Mobilisierung in Berlin, dessen linke Szene die größte im Land ist. Am Freitag begannen in der Hauptstadt die Berliner Aktionstage gegen die Welt der G20, unter anderem mit einer Vorführung des Films Der Polizeistaatsbesuch an der Deutschen Oper, dort, wo an diesem Tag vor genau 50 Jahren der Student Benno Ohnesorg von dem Polizisten Karl-Heinz Kuras erschossen wurde. Im Stadtteilladen Nunte in Neukölln lief zeitgleich ein Film über ein anderes Opfer von Polizeigewalt, Carlo Giuliani. Der Aktivist wurde während der Proteste gegen den G8-Gipfel im Juli 2001 in Genua von einem Carabinieri erschossen. Die Idee zu den Aktionstagen entstand bei den Berliner Anti-G20-Vollversammlungen. Bis zum 13. Juni wollen die Organisatoren mit Demos, Aktionen, Blockadetrainings, Filmvorführungen und Infoveranstaltungen auf die Proteste in Hamburg einstimmen. Wir laden alle ein, Berlin mit einer Woche geballten Protest und Widerstand gegen die Welt der G20 zu erschüttern, heißt es im Aufruf zu den Aktionstagen, der im Internet veröffentlicht wurde. Es geht darum, einen Moment zu erzeugen, in dem alle, die für eine Welt der Solidarität streiten, in der Stadt präsent sind, mit all unserer Wut und unseren Hoffnungen auf ein anderes Leben. Der G20-Gipfel diene der Aufrechterhaltung einer Weltordnung, die für diverse kriegerische Konflikte, globale Ausbeutungsverhältnisse, weit verbreitete Armut und über 60 Millionen Menschen auf der Flucht verantwortlich ist. Das Treffen bietet die Gelegenheit, ein starkes Zeichen der Dissidenz zu setzen. Ein besonderes Verdienst der Organisatoren ist es, dass sie ein Thema auf die Agenda gesetzt haben, das in den Medien bisher viel zu kurz kam. Die Partnerschaft mit Afrika, die Deutschland zu einem zentralen Thema seiner G20-Partnerschaft gemacht hat. Am 12. und 13. Juni wird die Bundesregierung bei der Konferenz G20 Africa Partnership Investing in a Common Future im Gasometer in Berlin-Schöneberg dieses Thema vertiefen. Diese Konferenz stehe in neokolonialer Tradition, die die Verlagerung der europäischen Außengrenzen in den afrikanischen Kontinent vorantreiben will und versucht, den kapitalistischen Zugriff auf den wachsenden afrikanischen Markt auszuweiten, heißt es dazu im Aktionstageblock. Mit zwei Demonstrationen am 10. Juni 15 Uhr Potsdamer Platz und am 12. Juni 17 Uhr Gasometer sowie ganztägigen Aktionen am 12. und 13. Juni am Gasometer soll gegengehalten werden. Für den 9. Juni 16 Uhr Müllerstraße 178 im Wedding ist eine Fahrradrallye Tour pour l'Afrique, Visite le Profiteur, Tour für Afrika, besuchen Sie die Profiteure geplant, die von Bayer unter anderem zu Rewe und der Deutschen Bank führt. Am Abend folgt eine Videokundgebung auf dem Oranienplatz. Wie in Hamburg reagiert die bürgerliche Presse auch in Berlin auf die G20-Proteste mit einem Anheizen des Gewaltdiskurses. Unter der Überschrift »Mögliche Ausschreitung« brachte der Berliner Kurier am Dienstag eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa zu den Aktionstagen. Darin heißt es, nur wirklich, vermutlich, weil keine konkreten Hinweise vorliegen, im Umfeld früher sogenannter Aktionswochen der linksradikalen und autonomen Szene, was immer wieder auch zu Brandanschlägen auf Autos, Angriffen auf die Polizei und sonstigen Gewaltausbrüchen gekommen. Das Boulevard-Internetportal Tag24 ging in der Überschrift zur Meldung noch einen Schritt weiter. Linksextremer Plan zum G20, Berlin drohen Chaostage. Informiert euch unter actiondaysberlin.noblogs.org und kommt zur Demo am 10. Juni um 15 Uhr in Berlin am Potsdamer Platz gegen die G20-Afrika-Konferenz.